Unser Ding. Clubding mit Florian. Und damit einen schönen Montagabend. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Kimo, eines der vielen Pseudonyme von Alex Breuer, ist für seine verschiedenen Projekte bekannt und seit seinem ersten Auftritt 1992 in der Krefelder Königsburg eine feste Größe. Heute bei uns an den Plattentellern. Motip White, A Black Hole in My Head. Das ist der erste Track der Stunde. Im DJ Sandwich Remix. Ist ja wirklich ein legendärer DJ-Name. Scheint auch ein chilliger Typ zu sein, wenn man so seinem Insta so ein bisschen glaubt. Und er ist noch nicht so groß. Also, Up and Coming. Bei uns zuerst gehört. Danach für euch And You Up mit Jungle Maniac. Das ist mein favorite Track in der Playlist heute. Greta Lewski war in den letzten Wochen schon öfter bei uns in der Playlist und immer wieder mit Bangern. Das also für euch. Get it, jump. unser Ding. Club-Ding. Inatio, I told you. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix. Inatio ist ein argentinischer DJ und Producer, der lebt in Deutschland und ist beim Label Zef Music. Am 1. September ist seine neue EP, Feeling It, rausgekommen und habt ihr gerade im Clubding gehört. Jetzt gibt's für euch Nando mit Ida Core Around. Der Sound der ganzen EP ist vom Vibe der 90er und 2000er inspiriert. Ähnlich wie die Mode kommt hier alles auch irgendwie so ein bisschen wieder. Danach gibt's für euch Copyright mit Showbell, Karma Yeah. In mehreren Remixen. Drei belgische Artists haben sich dem Ganzen angenommen. Das Original kam 2011 bei Defected raus. Erinnert mich so ein bisschen mit diesen panflötigen, artigen Tunes an das Intro und den Soundtrack von White Lotus aus der Staffel 2. Und Game of Run mit Thrills direkt danach für euch. Unser Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. We'll be right back. Game of Fun mit Thrills. Pocket Full of Thrills bringt schönen guten Vibe für euch. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix am Montagabend. Jetzt mit Booker Shade und Metropolis. Ja, kurz nach dem 20-jährigen Bestehen, das haben sie ja mit der 20 Years Rework gefeiert, gibt es eine neue EP, Metropolis bei Blaufield Music. Und danach für euch Kelsey Lou mit Time im Audi Edit. Keine offizielle Release, just Promo, sagt das Label Enemy zu diesem Track. Trotzdem cool genug, auf jeden Fall in der Sendung zu laufen. Heads up und Ohren auf für Orgy, was da auch so kommt mit diesem Remix. Und danach gibt's für euch Rafael Serrato mit Glory. Normalerweise kommt er ja ganz am Schluss, weil wir da so musikmäßig technoid eher im Keller sind. Aber heute ist er moderat unterwegs, fast so ein bisschen 80s-Synthies-Vibes. Nice. Unser Ding. Clubding. Jeden Montag ab 22 Uhr. We'll be right back. unser Ding. Clubding. Jeden Montag ab 22 Uhr. ab 22 Uhr. Unser Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Raphael Cerato und Glory habt ihr eben gehört. Außerdem Fuscarini, Hold a Secret. This is not just a song, it's a fully immersive experience, sagt das Label. Der Song schafft es definitiv ein, so ein bisschen auszuzonen. Und André Winter, 100, spielerische Sounds und kraftwerteske Vocals von André Winter für die 100. Release auf Senso Sounds. Kimo, eines der vielen Pseudonyme, jetzt für euch eine Stunde lang im Clubding, Alex Breuer. 92 ging es los in der Krefelder Königsburg, feste Größe ist er. Tja, wer kennt's nicht? Alle großen Karrieren starten bekanntermaßen an der Krefelder Königsburg. Nein, ist Spaß. Inzwischen hat er sich zu einem multidisziplinären kreativen Netzwerk rund um diesen Mann entwickelt. Der Produzent und Künstler konzentriert sich bei seinen Veröffentlichungen und Live-Performance so ein bisschen auf die modernsten Sound- und Bewegungs- und visuellen Technologien und macht uns jetzt eine ganze Stunde lang im Clubding.

photographs, remember, forget the stakes, the ways you take, the ways you make the moments pass. Forever regret, I'll tell a beautiful lie, and I would die if you find out. I tell a beautiful lie every time that I did not open up my mouth. All the same, it's a game, it's a play, it's a war, it's a shame that we're always fighting for. I don't mean to cause no pain, I don't intend to pretend that I can never love you more.

It's not so long ago that the sound hit the nation. Every Saturday night on your favorite radio, the party's jumping, yay, and the vibe feels so strong. Throw your hands in the air, lift your head up high. You know you've got to sing along. Oh, don't you know? It's not so long ago that the sound hit the nation. Every Saturday night on your favorite radio, the party's jumping, yay, and the vibe feels so strong. Throw your hands in the air, lift your head. We'll be right back. up with your